quattro generale, los quattro generales, los quattro generales, mamita mia, che ti han alzado, che ti han alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mia, serán ahorcados, serán ahorcados. Madre que bien resistes, madre que bien resistes, madre que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, y las bombas se ríen, y las bombas se ríen, y las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. Madrid, ich wunderbare, Madrid, ich wunderbare, Madrid, ich wunderbare, Mamita mia, dich wollten sie nehmen, dich wollten sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, Mamita mia, brauchst dich nicht zu schämen, brauchst dich nicht zu schämen. Und alle deine Tränen, und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden wir rächen, und alle unsere Knechtschaft, und alle unsere Knechtschaft, Mamita mia, die werden wir brechen.